Geschichten gefasst. Nicht immer, aber immer öfter. Lyrische Worte sind eine Last. Ich liebe die Sprache, völlig ehrlich und ganz klar. Zu küssen, hast du Dorn in den Lippen, Blut verschmiert wirst du ersticken, denn dunkle Schlager schlagen dich. Du merkst schnell, was zählt, Techno und Popmusik, Hitparaden blind drauf. Glaubst du, was du kriegst? Und dann kaufst du von dem jammernden Mann diesem dummen Stück Scheiße, was nur ein Lied kann. Rote Rosen sollst du küssen, dann hast du Dorn in den Lippen. Blut verschmiert wirst du ersticken, denn dumme Schlager schlagen.